Erster als der siebte Monat begann und die Israeliten bereits in ihren Städten wohnten, versammelte sich das ganze Volk wie ein einziger Mann in Jerusalem. Zweiter Jesua und Serubbabel begannen zusammen mit den Priestern und ihren Verwandten, den Altar des Gottes Israels wieder aufzubauen, damit sie dort Brandopfer nach dem Gesetz von Mose darbringen konnten. Dritter, obwohl sie große Angst vor den Bewohnern des Landes hatten, stellten sie den Altar an seinem alten Platz auf und opferten dem Herrn jeden Morgen und Abend. Vierter, sie feierten das Laubhüttenfest so, wie es im Gesetz vorgeschrieben war, und brachten jeden Tag die genau festgelegte Anzahl an Opfern dar. Fünfter, danach opferten sie regelmäßig die vorgeschriebenen Gaben für die Festzeiten und die Neumonde sowie alle freiwilligen Geschenke, die das Volk dem Herrn geben wollte. Sechster, obwohl das Fundament für den Tempel des Herrn noch nicht gelegt war, begannen sie bereits am ersten Tag des siebten Monats mit den Brandopfern. Siebter, sie gaben den Handwerkern Geld und lieferten Lebensmittel sowie Öl an die Leute aus Tyrus und Sidon, damit diese Zedernholz vom Libanon über das Meer nach Jaffo brachten, wie König Cyrus es erlaubt hatte. Achter, im zweiten Monat des zweiten Jahres nach ihrer Ankunft begannen Serubbabel und Jesua mit dem Bau, wobei sie alle Leviten ab 20 Jahren als Aufseher für die Arbeiten am Tempel einsetzten. Neunter, die Leviten arbeiteten einmütig zusammen, um die Bauarbeiter am Haus Gottes zu beaufsichtigen und sicherzustellen, dass die Arbeit ordentlich ausgeführt wurde. Zehnter, als die Bauleute das Fundament des Tempels fertiggestellt hatten, stellten sich die Priester in ihrer festlichen Kleidung mit Trompeten auf, während die Leviten mit Zimbeln den Herrn nach der Ordnung von König David lobten. Elfter, sie sangen Lieder des Dankes, weil der Herr gütig ist und seine Gnade gegenüber Israel ewig währt, woraufhin das ganze Volk laut jubelte, da der Grundstein für den Tempel nun gelegt war. Zwölfter, viele der älteren Priester und Familienoberhäupter, die den ersten Tempel noch gekannt hatten, weinten jedoch laut, während zur gleichen Zeit viele andere Menschen vor Freude schrien. Dreizehnter, Mann konnte den Jubel nicht mehr vom Weinen unterscheiden, weil das Geschrei so laut war, dass man es noch in weiter Ferne hören konnte.